Nicht so wie beim Spiegel. Immer die Jingles ankündigen. Nicht so wie beim Spiegel. Ja, immer Jingles anmoderieren, das ist das Wichtigste. Achtung, Jingle folgt. Nee, ist ja gar kein Jingle, ist ja ein... Das Intro, das darf man noch anmoderieren. Damn! Oh. Wer redet, ist nicht tot. Das ist so laut auch. Was ja auch nie richtig funktioniert, ist das Autoducking. Doch jetzt hat es funktioniert. Ist ja witzig. Witziges Autoducking. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich. Hier ist Tobi Bayer. Und Holger Klein. Und jetzt wieder Ohrenschmerzen. Der ist alte Witze. Brauchst du nicht mehr zu machen. Nicht? Mir macht der aber so einen Spaß. Ja, ich erzähle ja gerne alte Witze. Ich weiß, dass du dieses Trollen so gerne magst. Nein, aber das ist kein Trollen. Nein. Das ist Hörerbetrollung. Nein, das ist Kunst. Na gut. Alles, was du nicht verstehst, es muss Kunst sein. Das ist nur nicht. Nein, nicht. Du verstehst das nicht. La la la la la la la la la la. Okay, das ist alles Kunst. Ja, genau, soweit sind wir schon in der Diskussion. Alle sitzen in der Ecke, halten sich die Ohren zu und schreien la la la la la la. Hier, ich habe jetzt Kontaktlinsen. Du hast Kontaktlinsen? Hm? Ach, das stimmt, du bist ja Brillenträger. Ich sehe dich ja so selten. Ja, stimmt auch. Aber selbst mein Avatar hat eine Brille. Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt jedenfalls Kontaktlinsen. Das war auch wieder so eine Erfahrung. Ich bin seit 2000. Warte, Monats Tageslinsen? Tageslinsen, das ist ja, also die Geschichte ist ja Jahre alt. Also ich bin ja seit ungefähr 2000 Brillenträger. Mhm. Und finde das auch okay. Also ich finde mich mit Brille attraktiver als ohne Brille. Hab aber manchmal mag man halt Kontaktlinsen tragen, ne? So insbesondere, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, schöner Sommertag, du weißt, du bist sowieso den ganzen Tag unterwegs, dann hättest du halt gerne Kontaktlinsen drin, eine Sonnenbrille, eine ungeschliffene Sonnenbrille, die du einfach abnehmen kannst, wenn es dunkel wird und gut ist. Ich hab halt immer zwei Brillen dabei und das nervt. Richtig. Und damals, als ich die Brille bekommen habe, hatte man mir gesagt, ich kann keine Tageslinsen tragen, weil habe ich wieder vergessen. Hornhautverkrümmungsverdrehungszylinder, bla, irgendwas ist krumm. So. Wie stark ist denn deine Brille? So um die 1,75, 2,25, irgendwie sowas. Aber es ist unangenehm genug. Also ich kann ohne Brille nicht wirklich gut sehen. Ja, richtig. Aber wenn man dann eine Kontaktlinse nimmt, die nicht hundertprozentig passt und man nicht die gleiche Sehstärke hat wie mit einer Brille, dann ist das ja trotzdem nicht schlimm. Da geht es nicht um die Sehstärke, sondern tatsächlich um die Stellung der Linse vor dem Auge. Ja. Das ist problematisch. Und dann habe ich halt mal Tageslinsen ausprobiert damals und das war halt katastrophal. Es ist halt so, als würdest du eine fremde Brille aufziehen. So, das ist ein Schwamm. Damals hatten die dann gesagt, naja, nee, das geht dann halt nicht mit Tageslinsen, also mit diesem Verkrümmungsding da. Da musst du dann halt so Monats- oder Dauerlinsen nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, dazu bin ich nicht diszipliniert genug. Also abends Hacke nach Hause kommen sie, ja, ich muss doch die Linsen ins Töpfchen tun. Machst du ja sowieso nicht. Mal eben so ins Auge patschen und die Linse wegschmeißen, das kriegst du ja noch hin im Suff. Und da habe ich beim Optiker angerufen kürzlich, bei meinem Standardoptiker. Wie oft kommst du eigentlich im Monat besoffen nach Hause? Jeden Tag. Also ich bin jeden Abend total blau. Sturzbesoffen. Ja, sonst halte ich das nicht aus. Ich halte das ja so schon nicht aus. Ich bin ja jetzt schon, habe ich hier schon eine Flasche stehen hier. Ich meine, es ist natürlich klar, man muss diszipliniert sein, um die Monatslinsen irgendwie nicht ganz zu verschwenden, aber ich. ich trage meine Monatslinsen irgendwie 2-3 Mal oder so. Ja, dann schmeißt sie weg. In dieses Behältnis, aber dann hole ich sie erst irgendwie nach ein paar Wochen wieder raus. Wenn das Wasser verdunstet ist, was da drin ist. Na, das macht man ja zu. Ja, nee, trotzdem. Ich trage halt ganz selten mal die Monatslinsen, wenn ich Sport mache und die nicht stören sollen, wenn ich schwimmen gehe oder so. Da sind Linsen halt schon ganz praktisch. Beim Schwimmen sind, kann man die anlassen. Ja, und wenn sie weg sind, dann sind sie halt weg, hast du noch ein Ersatzdings mit oder so. Ja, stimmt. Naja, jedenfalls rief ich dann beim Optiker an und dachte mir, weil ich das auch nicht so richtig verstanden hatte mit den Linsen und mir fiel das so ein. Und dann wollte ich halt doch mal fragen, was so mit Monatslinsen ist. Und dann rief ich da an, sagte, ja, hier, ich habe das und das. Und dann hat sie im Computer geguckt und meinte, das war bis vor ein paar Jahren, war das auch wirklich so, da gab es solche Linsen nicht. Aber mittlerweile gibt es Tageslinsen, die sich in ihrer Stellung vor dem Auge justieren, weil die so irgendwie asymmetrisch geformt sind irgendwie. Die haben da unten Gewicht, damit sie sich gerade ziehen. Genau. Abgefahren. Ja. Das ist so ein kleines Bleikügelchen. Genau, so eine Vorhangschnur, weißt du? Und genau. Au. Jetzt, was machst du denn für ein langes Gesicht? Ja, das Blei. Bin dann meinten sie, ja, wir können ja mal Linsen bestellen, so probeweise, und dann kommen sie mal vorbei, dann gucken wir mal. Und dann fuhr ich da so hin am Montag und dachte, ja, dann gucken wir mal. Und dann meinte sie, ja, haben sie schon mal Linsen reingemacht? Ich, ja, aber ist so ewig her und hat nicht wirklich funktioniert. Ich sagte, ja, okay, dann müssen wir jetzt mal das Einsetzen üben. Mhm. Und dann saß ich da irgendwie in so einem Nebenzimmer, wo die Tür offen stand. Ständig kamen Kunden rein. Ist auch noch so ein, Hipster-Brillenladen, weißt du? Oha. Und du sitzt dann da und machst so völlig demütigende Sachen mit deinem Auge. Also das sieht ja echt schlimm aus, wenn er so... Und dann habe ich halt gelernt, die einzusetzen. Und dann meinte sie so, jetzt müssen wir mal eine Stunde warten. Und dann gucken wir mal, weil das Auge muss sich jetzt erstmal wieder beruhigen und ein bisschen dran gewöhnen und so. Ich glaube, da kannst du rumlaufen. Ja, dann bin ich da rumgelaufen und die ganze Zeit an diesen Brillenregalen vorbeischawenzelt. Und habe ein total geiles Brillengestell gefunden. Und habe mir, um die Wartezeit zu überbrücken, noch schnell eine neue Brille gekauft. Oh. Ja. Also es ist so ein geiles Brillengestell, ist das. Also wirklich total schön. Wirst du sehen, ziehe ich an, wenn ich dann komme. Ja, cool. Bin dann so die ganze Zeit herumgerannt, bin ein Brillengestell gefunden, natürlich fürchterlich teuer. Habe ich mir gedacht, ja, scheißegal, hast gerade einen guten Lauf. Hau weg, was soll's, nächstes Jahr, wer weiß, was da ist. Weißt du so, noch hast es. Mhm. Hab mir dann diese Brille bestellt und ja, und jetzt habe ich außerdem Kontaktlinsen. Und jetzt muss ich die nochmal einen Tag lang tragen und dann abends vorbeikommen und dann gucken wir nochmal nach der Sehkraft. Und wie fühlt es sich an? Also das hatte sie mir schon prophezeit, also die Optikerin, das Fokussieren funktioniert nicht so zuverlässig, wie es mit Brille funktioniert. Mhm. Weil sie sagt auch, naja, immer wenn du blinzelst, dreht die Linse sich so ein bisschen hin und her. Ah, okay. Und muss ich dann praktisch auch wieder, ja, wieder in Nullstellung bringen. Ne? Das heißt, ich habe dann so einen komischen Effekt, ich gucke was an, es ist scharf, ich blinzle, es ist unscharf, dann wird es wieder scharf. Oder es ist unscharf, ich blinzle, dann ist es scharf. Und das ist sowas, wo ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen muss, glaube ich. Ja. Und das ist halt schon so ein Fremdkörper im Auge. Das merkt man dann schon. Ja, ja. Aber ich gewöhne mich dann immer nach einer Weile daran. So 10 Minuten. Sagten alle auch, genau, das ist so, man muss das halt erstmal überhaupt seinen Kopf daran gewöhnen. Ja. Und diesen Unschärfe, also ein Freund von mir, mit dem ich dann abends noch ein Bier trinken war, siehst du, wieder trinken. Der meinte auch, nur ja, das Gehirn gewöhnt sich daran, das rechnet das dann raus irgendwann. Ich bin gespannt, also. Aber ja, jetzt habe ich jedenfalls Kontaktlinsen. Ja. Und eine neue Brille, ich Vollidiot, ey. Ja, und dann habe ich direkt, ich bin ja jetzt Kassenpatient, ne? Hatten wir ja neulich mal drüber gesprochen. Ja, ja. Und ich bin ja nicht nur Kassenpatient, sondern ich habe da natürlich eine private Zusatzversicherung gemacht, ne? Trotz Kassenpatient behandelt werden wie erster Klasse, so. Da werben die ja mit, was ich denen nicht abkaufe, aber egal. Da ist unter anderem auch Brille mit drin in dieser Zusatzversicherung. Als ich dann meinen Vertrag, ich war ja vorher privatversichert, habe diesen Privatversicherungsvertrag umstellen lassen auf eine Zusatzversicherung zur gesetzlichen. Der Typ, der mir das verkauft hat, meinte, ja, und dann haben sie auch keine Wartezeiten, weil sie ja schon bei uns versichert sind und so. Und ich dachte auch so, ja, das erzählst du mir jetzt, aber wenn es dann drauf ankommt, zahle ich trotzdem drauf. Habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, ich musste mir eine neue Brille holen. Was man immer für einen Scheiß sich so zusammenlügt. Mhm. Ich musste mir eine neue Brille holen. Zahlen Sie mir eigentlich was dazu? Sagt der Typ, ja klar, reichen Sie mal ein. Okay. Habe ich gedacht, och, dann tut das ja nicht ganz so weh. Ja. Ja, ist doch super. Ja. Ich hab jetzt gestern war ja irgendwie Ärztetag oder so, ne? Oder vorgestern? Oh, ich habe mich wieder aufgeregt. War zumindest in der Tagesschau gestern so ein Bericht, dass die Ärzte ja sagen, nee, das mit privater und gesetzlicher Krankenversicherung, das ist schon toll, das sollte so bleiben. Genau, im Sinne der Patienten selbstverständlich. Ja, natürlich. Also nur im Sinne der Patienten. Ja. Das war auch, also diese ganze das Argument war eigentlich, wieso, was habt ihr denn? Die Kassen sind doch voll, also muss das System doch gut funktionieren. Achso, das Argument habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur morgens auf der Fahrt zur Arbeit so ein Interview mit diesem Montgomery, heißt er, diesem Präsidenten gehört, der irgendwie so komische Worthülsen abgesondert hat. Also, ja, nee, diese Kopfpauschale, die dann die SPD haben will, nee, das ist ja schlecht, weil das schlecht ist. Und das Zweiklassensystem, das wir jetzt haben, das ist halt gut, weil das ja gut ist. So hat der argumentiert. Und ich dachte mir so, merkt der Kollege das da gerade nicht oder will der den nicht fragen? Nee, das war natürlich, also ich habe es gestern in der Tagesschau gesehen, da war natürlich auch nur ein Satz rausgeschnitten. Da war halt irgendwie, natürlich ist das System gut, die Kassen sind doch voll. Ja. Ja. Nee, das war ein richtiges Interview morgens im Radio. Also es war, der Kollege hätte auch eine Nachfrage stellen können, die diesen Ärztepräsidenten total ins Schlingern bringt. Aber vielleicht hat er es nicht gemerkt. Also das ist von außen ja auch immer ein bisschen einfacher betrachtet, als wenn er da im Studio sitzt. Mhm. Aber schon, also das war ein Quatsch. Nee, ist total super. Also, und da kann man ja auch. Und was ich aber gut fand, war, dann hat der Interviewer sagt dann irgendwie, naja, und hier zwei Klassenmedizin, bla bla blub. Und dann sagte Montgomery, ja, ja, die gibt es auch. Das muss man auch ganz klar so sagen. Da kann man davon auch nicht drum rumreden. Das kann ja auch keiner mehr verheimlichen. Ja, und er hat es aber gut begründet. Er sagte, stellen Sie sich mal vor, also Privatpatienten sind Selbstzahler, die kriegen die Rechnung. Also muss man ja auch mal sehen. Also Privatpatienten gibt es ja eigentlich gar nicht. Die sind halt, das sind Selbstzahler. Mhm. Die zufälligerweise einen Vertrag mit einer Versicherung haben, wo sie dann das Geld zurückkriegen. Weil er sagte, das sind Selbstzahler, da weiß ich, wenn ich die behandle, schicke ich eine Rechnung, dann ist 14 Tage später das Geld bei mir auf dem Konto. Wenn ich einen Kassenpatienten, also einen gesetzlich Versicherten behandle, dann erfahre ich 9 Monate später, wie viel ich für den überhaupt bekomme. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen. Wieso, da gibt's doch diese Listen. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob das stimmt, was er erzählt hat. Da gibt's doch diese Listen, wo drin steht, für die und die Behandlung kriegst du so und so viel Kohle. Nee, da gibt's doch auch noch so irgendwelche Kappungsgrenzen und Budgets und allen möglichen Scheiß. Ich bin ja wohlwollend, was Menschen angeht. Das klingt nicht immer so, aber ich bin das. Ich unterstelle jetzt diesem Montgomery mal, dass er da nicht die absolute Grütze erzählt hat. Und wenn das tatsächlich so ist, dass die GKVen nach 9 Monaten erst die Honorarhöhe den Ärzten mitteilen können, kann ich absolut nachvollziehen, dass die sagen, nee, wir wollen lieber Privatpatienten, da kommt die Kohle direkt rein. Ja. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Für ihn war es halt, ist es natürlich. Für ihn war es halt die Lösung, es einfach so zu lassen, dass die Privatpatienten, ne? Also. Nur weil es für die Ärzte bequemer ist, heißt es nicht, dass es für Deutschland die bessere Lösung ist, oder? Genau, und dann dieses Gefasel von, ja, und wenn es dann eine Bürgerversicherung, das ist ja dann Staatsmedizin. Also, das wäre ja schön. So eigentlich, genau. Das ist echt. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie eine Bürgerversicherung, also es hieß dann, dass das irgendwie jeder 170 Euro zahlen sollte, unabhängig von Alter, Geschlecht und sonst was. Und da habe ich mich gefragt, reicht das? 170 im Monat? Weil ich zahle jetzt bestimmt das, weiß ich nicht. Hab ich ja nie geguckt. Ja, ich zahle auch mehr, aber wir beide verdienen auch gut. Ne? Wir hören ja auch nicht zu den Niedrigverdienern. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was so ein Niedriglöhner in die Krankenkasse einzahlt. Naja, kannst du ja ausrechnen, 15%, ne? Ja. Also 15% und wenn du dann 1.000 im Monat verdienst, sind das 150 Euro. Ja, so. Stimmt. Das ist eigentlich schwer zu rechnen, aber keine Ahnung. Warum soll das auf einmal reichen? Ich weiß es nicht. Also ich habe es nie ausgerechnet, aber ich fand die Summe ganz interessant. Also ich hätte gedacht, wenn man sagt, wir machen jetzt so eine Bürgerversicherung, also Kopfpauschale auf dem Niveau, auf dem die gesetzliche Krankenversicherung heute ist, hätte ich eher gedacht, dass sie sagen, ja, aber das kostet dann schon 300 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Also mich wundert, warum soll denn das nicht einkommensabhängig sein? Das verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wenn jemand viel verdient, dann kann er doch auch mehr zur. Das ist doch Solidargemeinschaft. Ja. Wer viel hat, muss auch viel geben. So. Weil ja, es ihn auch nicht so hart trifft. Ja, aber die Solidargemeinschaft ist halt nicht mehr modern. Also das viele Menschen begreifen die Solidargemeinschaft nicht mehr. Und ich habe nicht das Gefühl, als wäre eine Solidargemeinschaft noch das Interesse unserer politischen Klasse. Aber das ist doch so absurd. Einerseits wählen die Leute FDP, weil sie sich zu den Reichen wähnen. Sie glauben, sie sind schon so reich, dass sie FDP wählen müssen, weil die sind ja die Steuersenkungspartei. Mhm. Oder wollen zumindest so reich sein, dass es sich für sie gelohnt hat, die FDP zu wählen. Andererseits beschweren sie sich, wenn sie hohe Beiträge in die Krankenversicherung zahlen müssen, was in dem Fall ja aber dann gerecht gewesen wäre, weil sie darunter nicht so sehr leiden wie ein Niedriglöhner, der irgendwie dann trotzdem seine 150 Euro abdrücken muss. Also das ist irgendwie so total perfide eigentlich. Das Problem, was wir ja haben, ist, dass sich einfach bestimmte Einkommensarten und bestimmte Einkommenshöhen überhaupt nicht mehr an der Solidargemeinschaft beteiligen. Und ich denke mal, dass diese Kopfpauschale der Versuch ist, da rauszukommen. Also die Kopfpauschale meint ja, jeder zahlt, egal wer. Also ne, der Direktor genauso wie sein Pförtner ist ja immer so dieses Bild. Und ich würde mal vermuten, dass du dieses absurde System von GKV und PKV, die da parallel existieren, dass du das einfach nur so geknackt kriegst, dass du sagst, okay, dann müssen jetzt alle in die GKV, alle. Mhm. Und wer viel hat, der kann ja noch zusätzlich in der GKV, in der PKV sein. Also der kann sich dann ja zusätzlich noch privat versichern. Da hast du natürlich auch wieder deine Zweiklassenmedizin, ganz klar. aber jeder muss sich am Gemeinwesen beteiligen. Naja. Und dadurch kriegst du natürlich auch, das könnte ich mir vorstellen, dadurch kriegst du, sickert ein bestimmter Geist möglicherweise mittelfristig auch in die Menschen. Aber wenn du es so machst, dann ist doch die private Krankenversicherung letztendlich organisierte Bestechung. Dann ist doch, ja, ich gehe hin und sage, ja, ich habe übrigens genug Geld, lieber Herr Doktor, übrigens hier, ich habe hier noch eine zusätzliche Versicherungskarte, da kriegst du noch mal ein paar Euro mehr. Ja. Für ein paar Euro mehr komme ich übrigens früher dran. Ja. Oder kriege ich übrigens die ordentlichere Behandlung. Oder nee, ich will ja niemandem unterstellen, dass er unordentlich behandelt, nur weil jemand gesetzlich versichert ist. Aber was weiß ich. Ne? Ja. Ja, aber das passiert ja, das kannst du ja so oder so haben. Also das hast du ja jetzt schon. Du hast ja jetzt eine Dreiklassenmedizin. Ich kenne einen Orthopäden persönlich, der sagt, naja, ich habe drei Klassen von Patienten. Das sind die gesetzlich Versicherten, das sind die Privatversicherten und das sind die Russen mit Bargeld. So, und der sagte wirklich, ich habe Monate, da weiß ich nicht wohin mit dem Schwarzgeld. Tja. Ja. Also das heißt, das System ist sowieso, das also ist auch. Also sollten wir eigentlich lösbar. Dankbar sein, wenn die privaten Krankenversicherungen diese Bestechung dann mal organisieren, sodass alles in geordneten Bahnen läuft und genau. Irgendwelche Funktionäre auch noch was abkriegen. Genau. Und ich hatte schon häufig Ärzte, die gesagt haben, also ohne die Privatpatienten könnte ich meine Praxis zumachen. Wobei ich nicht weiß, ob das stimmt oder ob das so eine Legende ist, wie die Legende, die Taxifahrer immer erzählen, dass die ja alle so arm sind. Und wenn du dann anfängst, dich mit denen über Immobilienbesitz zu unterhalten, stellst du fest, ach nee, wie viele Wohnungen haben sie? Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Cool. Ja nee, also Zwangsversteigerungen gekauft und bla. Was macht die Politik, Herr Bayer? Genosse also Bayer, was macht meine, die Politik? Nee, nicht Genosse. Moment mal. Ja, du, ich bin am Unterschriften sammeln. Ich habe ja, was hatte ich letztes Mal erzählt? Da hatte ich gerade die Formularblätter bestellt. Ne? Ich glaube ja, du hast gerade angefangen. Irgendwie. Beim Kreis. Und dann habe ich an dem Samstag habe ich die Blätter bekommen. Und habe dann gleich erstmal ein paar Unterschriften gesammelt, hier so in der Familie und Freundeskreis und so. Du meine hast Mutter. Deine Kinder unterschreiben lassen, ne? Nee. Die ja, schreib ein anderes Datum rein. Genau, Geburtstag. Nein, ich muss diese ganzen Formblätter muss ich ja alle zur Gemeinde tragen und die müssen mir bestätigen, dass die wahlberechtigt sind, die da unterschrieben haben. Entschuldigen Sie, kennt hier jemand Tick, Trick und Track klein? Genau, geboren am genau vor 18 Jahren. Genau. 1.1.1970. So ein Zufall, ja, Drillinge. Du würdest dich wundern, wie viele Menschen am 1.1.1970 geboren bist, sind, wenn du mal in so eine Datenbank von irgendeinem Online-Betrieb schaust. Ja, ach so. Ach so, da ist man, ach so, weil man dann genau 18 ist. Ja, Default-Datum. Ne? Ich bin immer 1930 geboren. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen Werbung gemacht in dem Podcast, dass Hörer aus dem Landkreis Harburg mir doch bitte dieses Formblatt ausgefüllt zuschicken sollen. Und da sind auch schon einige gekommen. Und ich habe einmal hier Klinkenputzen gemacht in der Straße. Aber also ich habe zuerst überlegt, so fängst du jetzt in einem Nachbarort an, wo man dich nicht so gut kennt. Damit die Leute nicht hinterher über dich reden. Haben sie gesehen, der Herr Bayer, der muss jetzt betteln gehen. Ja, also es ist halt schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe das noch nie gemacht, so von Tür zu Tür gehen und klingeln. Guten Tag, ich wollte mit Ihnen über Gott sprechen. Guten Tag, ich wollte mit Ihnen über Politik sprechen. Hab mir irgendwie so ein Opener zurechtgelegt, irgendwie höflich, irgendwie, keine Ahnung, fragen, ob Zeit ist, ob ich kurz stören darf und irgendwie sagen, warum ich denn jetzt eine Unterschrift haben will. Mhm. Aber das ist halt tierisch zeitaufwendig. Ne? Und Also ich habe das dann in dem Nachbarort nicht gemacht, weil es mir irgendwie, das hat dann angefangen zu regnen und so, und es war mir zu ungemütlich einfach, also aus diversesten Aspekten. Und dann habe ich das hier in der Straße gemacht bei uns. Und hab bei den Nachbarn geklingelt. Und es war furchtbar nett. Es war echt gut. Also, die Leute haben gleich, ach, hallo, ja, komm doch rein. So, und dann saß ich halt immer mit denen da am Küchentisch. Und, hast du irgendwann ein Herzkasper gehabt von dem vielen Kaffee, den du trinken musstest? Und wollen Sie einen Kaffee? Ach, ich, ja, Bürgernähe. Nee, Getränke habe ich immer abgelehnt, weil ich sagte, nee, ich muss dann ja auch gleich weiter. Mhm. Und hab denen dann erklärt, warum ich das mache. Und dann kommt natürlich auch immer gleich das Gespräch, ja, und in die Politik und naja, und man weiß ja sowieso nicht, wen man da wählt und ach, die haben ja eh alle nichts zu sagen da oder keine Ahnung was. Ne? Also in meinen Argumenten lande ich dann schon, aber es dauert dann halt pro Unterschrift irgendwie 20 Minuten oder so, was ja auch okay ist. Ich unterhalte mich ja gerne mit den Leuten über das. Ne? Nur zeitlich ist das ein Aufwand, den kriege ich halt nicht gebacken. So, jetzt war ich eine Woche lang krank, ich bin irgendwie... Darum hast du so einen Bass, okay. Ja, ich hab eine fette Erkältung gehabt, die ist jetzt gerade so halbwegs rüber. Und konnte halt gar nichts machen. Ich lag hier echt flach und keine Ahnung. Hatte halt nicht die Muße, jetzt noch durch die Gassen zu ziehen. Ich meine, wenn man krankgeschrieben ist, zieht man eh nicht durch die Gassen. Naja, zumindest schaffe ich das halt nicht. Also wenn ich jetzt versuchen würde, die restlichen Unterschriften per Klinkenputzen zu bekommen, ja, das schaffe ich nicht. Also wie kannst du sie denn dann bekommen? Also weil gerade in so, ich sag mal, dünn besiedelten Regionen wie der, in der du lebst oder in der du kandidieren willst, da gibt es ja auch nicht so die Fußgängerzone, wo du dich vor einen Karstadt stellst und wo jeder mal vorbeikommt und du dann irgendwie, weiß ich nicht, nach 4 Wochen eine realistische Chance hast, so viele Unterschriften gesammelt zu haben. Doch, ich glaube schon, also wenn ich das machen würde, wenn ich jetzt irgendwie mir 2, 3 Wochenendtag oder Samstag, wenn ich samstags vormittags jetzt immer in Buchholz oder was ist hier noch für eine Stadt, Neu-Wulmsdorf, natürlich gibt es da Fußgängerzonen. Natürlich gibt es da auch die Stadtgebiete, wo alle Leute einkaufen. Und ich glaube sogar, dass es in Buchholz, in der Nordheide, einfacher ist, die Leute zusammenzukriegen, als in Hamburg in der Innenstadt. Weil in Hamburg eben die Leute nicht alle aus dem Wahlkreis direkt dort vor Ort kommen. Stimmt. Ne, die Leute, die... Ja klar, die laufen ja überall rum. Ja, sicher. Die Leute, die in Hamburg-Mitte wohnen, die gehen da zwar auch einkaufen, aber in Hamburg-Mitte gehen außerdem noch alle anderen einkaufen und Touristen. Ja, stimmt. Also, Buchholz in der Nordheide hat nicht so viel Tourismus. Da fährt auch keiner extra hin. Vielleicht sollten wir eine Tourismuskampagne für die machen. Naja. Also das heißt, das werde ich schon nochmal probieren, mich da irgendwie ein bisschen hinzustellen. Aber ich habe jetzt, also ich war so ein bisschen blauäugig vielleicht und habe gedacht, ich habe ja noch einen Monat Zeit und ich mache das irgendwie so nebenbei. Das wird sich schon irgendwie in mein Leben reinfassen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass mein Herz dran hängt, dass ich unbedingt kandidieren muss. Wenn das nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Und es ist ja auch nicht so, dass ich unbedingt in den Bundestag einziehen will. Also ich weiß ja, dass selbst wenn ich es schaffe, die 200 Unterschriften zusammenzukriegen, dass es dann immer noch recht unwahrscheinlich ist, dass ich dann gewählt werde. Natürlich sollte ich die Option nicht ausschließen. Und ich mache das natürlich auch, wenn ich gewählt werde, fahre ich auch hin. Es ist nicht so, dass ich da gar keine Lust auf den Job hätte oder so. Aber mein Herz hängt da nicht dran. Ich werde nicht sterben, wenn das nicht klappt. Und deswegen, ich habe noch genügend andere Projekte am Laufen, die ich irgendwie auch machen muss. Und ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt im Juni noch genügend Zeit habe, um das fertig zu kriegen. Am 1. Juli fahre ich in Urlaub. Und bis dahin muss ich also fertig sein, weil am 15. Juli ist da irgendwie Abgabetermin. Das heißt, ich muss vor dem 1. Juli schon mit den ausgefüllten Formblättern bei den Gemeinden gewesen sein. Also ich muss mittlerweile nach Hollenstedt, Tostedt und Buchholz und Neu-Wulmsdorf. Also ich muss schon 4 Gemeinden abklappern, wo ich halt hinfahren muss. Guten Tag, hier können Sie mal bitte die Wahlberechtigung bestätigen. Das ist schon ein kompletter Tag, ne? Und das dann auch wieder abholen, wenn die dann fertig sind mit das Bestätigen. Noch ein Tag. Und also ich weiß auch nicht, wie lange die brauchen. Also ich würde mal eine Woche mindestens den Zeit geben. Das heißt, irgendwie. Ah ja, genau, die müssen ja, das ist also nicht einfach nur quittieren, sondern die müssen alles prüfen. Nee, die müssen in die Wahllisten reingucken, ja. Also Wählerlisten, ja. Ob die da auch drin stehen, die da unterschrieben haben. Ja, und dann habe ich jetzt insgesamt noch so 3 Wochen Zeit ungefähr, diese Unterschriften zu kriegen. Das schaffe ich aber nicht. Ich habe zu spät angefangen und zu wenig Ehrgeiz, glaube ich. Heißt das, dass du jetzt aufhörst, also dass du aufgibst? Nein. Oder machst du das trotzdem weiter? Also weil du könntest ja auch genauso gut sagen, ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt, um es für die nächste Bundestagswahl zu versuchen. Das habe ich auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt, was ich nächstes Mal anders machen würde. Ich würde irgendwie 2 Monate früher anfangen und mir ausreichend Zeit dafür einplanen. Das habe ich ja beides nicht gemacht. Ich habe zu spät angefangen und ich habe auch gedacht, naja, das läuft schon so irgendwie nebenher. Ich schaffe das irgendwie mit abends mal eine Stunde oder so pro Woche. Und das klappt halt nicht, sondern du musst halt die deinen Kalender nehmen und gucken, wann hast du Zeit, wo sind irgendwelche Familienfeiern, da bist du dann ausgeschaltet oder sonst wie was. Und mal mindestens 3, 4 Wochenenden oder Samstage komplett dafür buchen. Und das habe ich nicht gemacht, kann ich jetzt auch nicht mehr. Und ich weiß, dass ich es nächstes Mal anders machen würde, aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt aufgebe, sondern ich habe noch diese 3 Wochen, die werde ich nutzen. Und wenn ich noch weiter irgendwie Formblätter unterschrieben zugeschickt bekomme von Hörern oder von irgendwem auch immer. Es gab sogar schon Hörer, die haben ihre Eltern, die hier noch im Landkreis wohnen, irgendwie dazu bewegt. Großartig. Ja, das ist total geil. Und das macht mich natürlich auch glücklich, dass ich so viel Unterstützung bekomme. Und deswegen wäre es auch schade, wenn ich jetzt sage, nee, ich höre jetzt auf, sondern ich gucke halt, vielleicht kommen die 200 noch zusammen. Mhm. Und einmal will ich mich auch noch in so eine Fußgängerzone oder Einkaufszentrum oder so stellen, einfach um das auch mal erlebt zu haben, wie das denn so ist. Ich weiß jetzt, wie Klinkenputzen ist. Ja. Jetzt will ich noch wissen, wie irgendwie sich so mit so einem Stand, beziehungsweise ich werde ja keinen Stand haben, ich werde einfach ein Klemmbrett mitnehmen und mich da hinstellen, Leute ansprechen. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich ein Mikrofon mitnehme. Ja, ein Mikrofon mit einem Popschutz vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, stimmt. Das wäre ganz gut. Ja. Guten Tag, darf ich Sie mal was fragen? Unterschreiben Sie mal hier, sonst darf ich das nicht senden. Und ich brauche Ihr Anschrift und Gedicht. Genau. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja. Ja, aber ja, das ist halt, ich finde das ja bewundernswert. Also ich könnte das nicht, ich kann nicht. Ich könnte nicht Klinken putzen. Das wäre mir persönlich schon zu übergriffig, selbst wenn es für die Demokratie ist. Also das ist, ja, ich finde das sehr bemerkenswert. Ich habe Ich habe schon Probleme mit einem Mikrofon. Ich habe schon Probleme mit einem Popschutz vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf dem Mikrofon, Menschen auf der Straße anzusprechen, obwohl die davon wohlwollend werden. Ja, ja. Aber habe ich erzählt, dass ich letztens Tobias Schlegel gesehen habe? Der stand mit genau seinem Mikrofon und seinem Anzug in der, auf dem Jugendfernstieg und hat Leute angequatscht. Ja, das geht halt. Aber selbst das kann ich nicht. Selbst da habe ich mich immer gegen gesträubt und gewehrt, weil ich denke mir, ja, die Leute, die haben nicht um Gespräch mit mir gebeten. Ja? So, die können halt gar nicht anders, als sich von mir belästigen zu lassen. Und ich finde das halt unmöglich eigentlich, Leute auf der Straße anzusprechen. Und wenn bei mir einer klingelt, das waren bisher immer nur die Jehova-Hansels. Das ist echt unglaublich, ey. Nur türkische Namen am Klingelbrett und die Jehovas rennen hier rum, weißt du? Da frage ich auch manchmal. Ich klingel wahrscheinlich über dir. Habt ihr? Das klein. Genau, die klingeln mal klein. Die klingeln nur bei den drei Leuten hier im Haus, die einen deutschen Nachnamen haben, genau. Super. Ja, war auch schwierig. Also wirklich auf den Klingelknopf zu drücken und dann zu sagen, Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber haben Sie kurz Zeit? War nicht ganz einfach. Und ich fand es auch völlig okay, dass selbst hier in der Straße, wo die Leute mich zumindest mal gesehen haben, einige gesagt haben, nee, hab keine Zeit. So, geh weg. So, bin ich weggegangen. Also selbst deine Nachbarn wollten nicht mitmachen. Du, ich habe jetzt hier nicht so Nachbarschaftsverhältnisse, dass wir jeden Abend zusammen grillen oder so, sondern man kennt die Leute halt vom Sehen. Ach so. Aber ich bin ja hier Speckgürtel Hamburger eigentlich. Mhm. Ja, das heißt, ich fahre morgens um 7:30 zum Bahnhof und komme abends um 7:30 wieder und bin jetzt hier nicht der große Vereinsmeister, der irgendwie jetzt noch in der Feuerwehr, irgendwie Jugendfeuerwehrgruppen leitet. Mhm. Und ich bin zwar im Schützenverein, ja, aber in dem falschen. Ja, ich bin ja im Bogenschießverein. Ja. Und das sind eben nicht die mit den grünen Hüten, die abends noch zusammen saufen, sondern da wird halt mit dem Bogen geschossen. Aber sind deine Nachbarn die mit den grünen Hüten? Ja. Also weil deine Siedlung sieht so aus, als wäre das eigentlich eher nur eine Speckgürtelsiedlung. Also nee, die Leute hier in der Nachbarschaft sind fast alle im Schützenverein oder in der Feuerwehr. Okay. Das macht man so auf dem Lande. Ja. Das ist auch nett. Also das ich finde das auch okay, wenn Leute so drauf sind, dass sie sich halt abends gerne noch irgendwie mit den Leuten auf ein Bier treffen. Ja. Nicht alle, es gibt auch Leute, die sind genauso Speckgürtel-Hamburger wie ich. Aber wie gesagt, also ich kenne die halt so vom Sehen. Man trifft sich irgendwie zu Silvester auf der Straße. Man sieht sich ab und zu und grüßt sich und hält ein kurzes Pläuschchen irgendwie. So Smalltalk. Aber letztendlich wohnt man ähnlich anonym wie in einer Großstadt. Also so klingt das jetzt. Ja, nur halt mit weniger, ne? Ja, weniger, genau. Ja. Ich glaube zum Beispiel hier in der Straße weiß niemand, dass ich Podcast mache. Aber dazu würde ich zum Beispiel nicht aufs Land ziehen. Also wenn ich aus der Stadt rausziehen würde, würde ich das tun, um da zu socialisen. Weil das ist genau, das empfinde ich genau als die Qualität am Land, dass ich mich da auch einer sozialen Kontrolle unterwerfe irgendwo, dafür aber auch gut aufgehoben bin. Wenn ich rausziehen würde, ich würde wahrscheinlich nicht in Schützenverein eintreten, weil ich das albern finde, im Schützenverein zu sein und so dämliche Hüte aufzuziehen. Und wenn schon, also ich meine immer, wenn schon, ballern dann halt wenigstens amtlich und nicht mit so komischen Schrotti-Schitti-Kleinkaliber. Ach, nee, weiß ich nicht. So und diese Marschiererei und so, das finde ich halt Pistole schießen und so. Das halt so irgendwie so militaristisch ist und dumpf. Also ich finde Schützenvereine dumpf. Aber ich würde trotzdem versuchen, da irgendwie was, ja, ich weiß nicht, mich da mich dazu assimilieren. Irgendwie. Es ist auch nicht so, dass ich das ablehne. Also ich habe zum Beispiel hier einen in der Nachbarschaft, der wohnt irgendwie ein paar Häuser weiter, eine Familie. Die haben wir über die Kirchengemeinde kennengelernt, was ja so mein Socializing-Ort ist. Ja. Mhm. Mit denen gucken wir eigentlich alle zwei Jahre bei der EM oder WM gemeinsam das Endspiel. Mhm. Und der hat irgendwie am Samstag angerufen, so, übrigens, hey, hast du Zeit, heute Abend ist noch Champions League-Finale. Da war ich jetzt leider krank und habe gesagt, nee, ich gucke mir das, glaube ich, gar nicht bis zum Ende an. Ich weiß es noch nicht, ich bin zumindest krank und gehöre eigentlich ins Bett. Aber sowas gibt's halt, ne, dass man dann irgendwie sich halt ab und zu mal trifft. Alle zwei Jahre ist ja noch nicht wirklich oft. Nee, das reicht nicht. Also dann würde ich lieber in der Stadt wohnen wollen. Ah gut, muss man sich auch leisten. In der Stadt kannst du auch, ja. Muss man sich vor allen Dingen auch leisten können, in ich sag mal, in den Lebensumständen, die du hast, in der Stadt wohnen zu können. Das ist ja wahrscheinlich unbezahlbar. In Hamburg? Ja. Eine Wohnung von der Größe wie hier unser Haus? Das kann ich nicht. Geht, ja. Wie viel Quadratmeter habt ihr da? Wohnfläche haben wir 140 oder so. Ah. Und dann haben wir noch einen Hauswirtschaftsraum, wo halt Waschmaschine und Heizung und so ist. Den riesen Garten hinten dran. Und so einen Kellerersatzraum. Ja. Genau, das Grundstück hat 1000 Quadratmeter allein, das gibt's halt schon gar nicht. Also das gibt's sogar in den Speckgürtel-Siedlungen schon selten. Echt? Also hier in Tostedt und in Neubaugebieten, da haben die Grundstücke alle so 550 oder 600 Quadratmeter. Ja, so wie bei meinen Eltern dann. Ja, also so, wir sagen dazu immer Handtuchgrundstücke, das ist natürlich auch irgendwie gemein. Aber die Gemeinden sehen das halt so vor, dass halt möglichst viele Einfamilienhäuser hingebaut werden können. Mhm. Es ist halt so, dass wenn das Klopapier alle ist, kann der Nachbar dir was rüberreichen. Ungefähr. Ja, das ist. Weil die Leute wollen natürlich trotzdem alle ein großes Haus bauen, ne? Ja. Und dann ist das Grundstück halt relativ schnell voll mit Haus. Genau, dann steht da ein riesiges Haus auf einem winzigen Grundstück und am besten noch zwei so Säulen am Eingang. Das sieht immer total scheiße aus. Naja, nee, also die Gründe, warum wir hier rausgezogen sind, waren erstens, wir haben das Grundstück geerbt. Ne? Mhm. Untergrund. Ja. Mein Schwiegervater ist hier aufgewachsen auf der Wiese quasi, also auf dem Haus nebenan, wo jetzt noch Stefanis Tante wohnt. Mhm. Sonst wären wir hier auch nicht hergezogen, glaube ich. Also wir haben das Grundstück geerbt und das war schon natürlich ziemlich viel der Finanzierungsfrage auch. Weil wenn du ein Haus finanzieren willst, dann willst du es ja nicht zu 100% finanzieren, sondern lieber irgendwie zu 80 oder so. Mhm. Das heißt, du brauchst Eigenkapital. Und wenn du ein Grundstück hast, dann sagen die Banken gleich so, ach so, ja, das Grundstück gehört ihnen, ja klar. Dann, ja, dann genau. Aber warum willst du es zu 80% finanzieren und nicht komplett? Weil das billiger ist. Ich war gerade verkehrt rum. Ich bin ja doof. Ich habe das gerade verwechselt mit zu 80% bezahlen, also 20% finanzieren und dachte gerade, wieso? Ist klar, ja. Ja. 100% finanzieren kostet mehr Geld, ja. Richtig. Naja, und aber warum wir uns überhaupt nach außerhalb orientiert haben, ist natürlich auch der Preis. Also in der Stadt irgendwie ein Haus oder irgendwie eine Eigentumswohnung ist halt viel zu teuer. Ja. Was mir viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie großartig zu socialisen mit den Nachbarn, ist, dass die Kinder hier draußen spielen können, ohne dass ich irgendwie Sorgen haben muss. Also die fahren hier mit ihren Fahrgeräten, also Skateboards. Fahrgeräte. Inlines. Ja, junger Mann zum Mitreisen. Meine Töchter haben so wahnsinnig viele. Also meine Große hat Inline-Skater, die hat so ein Waveboard. Das ist wie so ein Skateboard, nur in der Mitte ist so eine Stange, die sich doch in sich dreht. Ja, das ist, um uns Erwachsene zu demütigen, weil wir das nicht bedienen können. Ich habe mich da einmal draufgestellt. Ja, das ist wie Einrad. Füße gebrochen. Genau wie Kinder, die Einrad fahren und dabei entspannt aussehen. Das finde ich immer so, wie machen die das? Viel Übung. Ja. Und viel Ehrgeiz. Meine Tochter hat beim Einrad nicht ganz so viel Ehrgeiz. Meine Mutter hat ihr ein Einrad gekauft, weil irgendwie, weiß ich nicht. Und man braucht da schon eine ganze Menge Übung für. Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das geht. Also ich denke mir immer, okay, du hast rausgefunden, wie man die Physik überlisten kann. Behalt's für dich bitte und hör auf, mich zu demütigen. Das ist irgendwie so Einrad. Nee. Hat sie noch so Rollen, die sie unter die Füße schnallen kann und Roller und ach, ja, halt Fahrgeräte. Ja. Na, damit können die hier die Straße rauf und runter fahren, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass sie überfahren werden oder sonst wie was. Das ist halt einfach, das ist schon noch so ein bisschen heile Welt hier. Ne? Und in der Stadt würde ich das nicht erlauben, dass die Kinder einfach rausgehen auf die Straße. Wir haben vorher in Heimfeld gewohnt, in so einem reinen Wohngebiet und da ist halt, sind halt enge Straßen und viele Autos und der nächste Spielplatz ist irgendwie 20 Minuten zu Fuß entfernt gewesen. Hier sind das irgendwie 5 Minuten durch die Einöde, dann ist man auf einem Riesenspielplatz. Das ist schon, also für die Kinder ist das schon geil hier. bis sie in die Pubertät kommen. Dann werden sie dich hassen. Papa, ja, fährst du mich? Nein. Dann hassen sie mich und mit 15 wollen sie dann einen Mofa haben. Genau. Nee, ich glaube, heutzutage, will man heutzutage mit 15 noch einen Mofa haben? Nee. Man will mit 16 so einen Plasterroller wollen die doch alle haben, oder nicht? So, so diese, ach, keine Ahnung, diese komischen Verkehrshindernisse, diese. Ich bin ja für ein Verbot von 50 Kubikzentimeter Plasterrollern. Warum? Weil ich einen Motorradführerschein habe. Nee, ich habe oft das Gefühl, dass diese Leute, die mit diesen 50er Rollern unterwegs sind, kaum verkehrstüchtig sind. Also, ich sag mal, die kann psychisch verkehrstüchtig. Die kannst du mit dem Pkw-Führerschein fahren. Und ich habe sehr oft das Gefühl, als würden da Leute drauf sitzen, die irgendwann mal einen Pkw-Führerschein gemacht haben. Geht das eigentlich immer noch jetzt nach der Führerscheinreform? Es gab doch irgendwie vor 10 Jahren irgendwie neue Führerscheinsorten. Klasse 3 gibt es doch gar nicht mehr. Nee, der heißt jetzt, weiß ich nicht, A oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, wie der heißt. Aber ich meine, du darfst damit immer noch diese 50er fahren. Und ich habe oft das Gefühl, als wären das wirklich Leute, die irgendwann mal diesen Führerschein gemacht haben und sich nie großartig am Straßenverkehr beteiligt haben, außer zu Fuß. Und dann kaufen sie sich irgendwann so einen Baumarktroller für wenig Geld und nehmen dann am Straßenverkehr teil und überblicken das aber gar nicht so richtig, was da alles passiert. Solche so Kleinigkeiten wie Rechtsfahrgebot. Ja? Mhm. Also die linken Spuren sind voller 50er Knödelroller, die 45 fahren. Aber 60 anzeigen, wo dann die Leute drauf sitzen, ja, ich bin total schnell. Und hinter denen ist dann eine Schlange von Autos, so, ah, geh weg. Nein, ich bin dafür ein Verbot. Hauptsächlich, weil ich mit so einem Ding nicht fahren muss. Das ist übrigens ja Trollerei. Bei uns verkaufen sie jetzt übrigens so Wohnungen, wo du sagtest, so Grundstückspreise und sowas in Kreuzberg. Haben sie jetzt so ein Neubau-Dings hochgezogen, auch wie es so modern ist, ne? So Kasten mit so Fenstern bis zum Boden und sowas, so wo dann die Fußgänger, die dran vorbeilaufen, immer dir in die Wohnung gucken können, obwohl du oben wohnst. Und die verkaufen sie im Erdgeschoss für 3.500 Euro und im Dachgeschoss für 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind echt mal amtliche Preise mittlerweile hier. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich vor, was haben wir jetzt, 2013? Ich habe 2006 habe ich mich mal umgeguckt nach einer Eigentumswohnung da in der Gegend, auch in Kreuzberg. Und da hast du, Neubauten habe ich nicht nachgeguckt, sanierte Altbauten hast du da bekommen, so, weiß ich nicht, vielleicht so 1.800 oder sowas pro Quadratmeter. Hm. Die kosten jetzt mal locker das Doppelte. Das ist echt heftig geworden. Und ich habe ja was ich Geld ja ist halt billig, Woche, ne? Ja, Geld ist billig, genau. Geld ist billig und im Überfluss vorhanden. Ja, darum ist es ja so billig. Aber was ich immer ganz witzig finde, ich wohne ja direkt an der S-Bahn. Ne? Also hinter meinem Haus ist ein Gartenstück. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Ich habe so, mein Augenmaß ist schlecht, lass es 20 Meter sein oder sowas. Und dann kommt so Gestrüpp, ne? So Böschungsbewuchs. Dann kommt der Bahndamm und auf diesem Bahndamm fährt die S-Bahn, und zwar die Ringbahn in Berlin. Mhm. Aber die fährt doch sowieso nie. Ich die fährt seltener. Nie wäre jetzt eine Propagandalüge. aber was ich ganz witzig finde, ich hatte diese Wohnung damals in so einer komischen Panikreaktion mal gekauft, weil ich dachte, oh mein Gott, mein Geld ist morgen nichts mehr wert. Also ich habe 20 Jahre gespart gehabt. Und habe gedacht, oh Gott, mein Geld ist nächste Woche nichts mehr wert, so, ne, Wirtschaftskrise, blablub, bin ich irgendwie ein bisschen in Panik verfallen, habe mir gedacht, dann kaufe ich mir halt eine Wohnung. Das ist besser, als die Sachen irgendwie in so einer Lebensversicherung vergammeln zu lassen und weginflationieren zu lassen, also das Geld. Hab halt alle Verträge, die es da so gab, gekündigt, hab dann noch Geld in der Hand gehabt und hab mir diese Wohnung hier gekauft für relativ wenig Geld. Also ich habe knapp 1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt, 980 oder sowas, weil die halt an der S-Bahn liegt, weil das halt total unattraktiv ist, dass hinterm Haus die S-Bahn fährt. Also mein Schlafzimmer, mein Bad und das Arbeitszimmer gehen Richtung S-Bahn raus. Und ich habe damals gedacht, ach ja, so schlimm wird es ja nicht sein, weil ich habe, hatte ich glaube ich mal erzählt, dass ich, wo ich vorher gewohnt habe im Hinterhaus, dass da so sehr seltsame, flodderartige Verwandtschaftsverhältnisse im Haus waren, die dann auch immer über den Hof verbal und laut kommuniziert haben. Ja, spontan. Das hattest du schon mal gesagt. Und habe dann eben gedacht, okay, schlimmer als dieses Geplärre da im Hof kann es eigentlich nicht sein, wenn hier alle 5 Minuten eine Bahn vorbeifährt. Habe das gemacht, habe das erste Jahr, habe ich gedacht, bist du eigentlich bescheuert, Holger Klein? Du wohnst jetzt in der Wohnung und da fährt die S-Bahn vorbei. Das ist ja, du kannst ja gar nicht schlafen und nix. stellt sich raus, wenn ich das Fenster zu habe, höre ich die nicht. Also ich muss darauf achten, dass eine S-Bahn fährt, dann höre ich, dass eine S-Bahn fährt. Und zwar ist das einfach so ein Rauschen, Brummen, so als würde ein Bus vorbeifahren vor geschlossenem Fenster oder sowas. Und ich kann sogar mittlerweile, das ist jetzt das dritte Jahr hier, kann ich bei offenem Fenster einschlafen, selbst wenn die S-Bahn durchfährt. Ja, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran und im Zweifelsfall mache ich halt Ohrstöpsel rein. Und ich denke mir wirklich immer mal wieder, ich meine, das ist eine Altbauwohnung, also das Haus hat auch eine ordentliche Substanz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Pappmaché-Ding aus den 50er Jahren oder so, sondern schön 20er Jahre gebaut. Und ich denke mir total oft, eigentlich ist das ein bisschen sowas wie ein Geheimtipp, wenn sich einer eine Wohnung kaufen will, einfach erstmal zu gucken, wo sind eigentlich Lagen, die auf den ersten Blick unattraktiv erscheinen, es auf den zweiten Blick aber gar nicht sind. Weil wenn ich im Wohnzimmer sitze und das Fenster aufhabe, höre ich halt Vögelgezwitscher. Vogelgezwitscher. Ich denke Vogel. Holgi, also sag mal. Sie zwitschern beim... Aus! La, la, la. Vögelgezwitscher. Ach Gott. Ach, wie peinlich. Oh, Mann. Ja, aber das ist, ich behaupte mittlerweile, dass das ein echter Geheimtipp ist, einfach mal zu gucken, fährt da vielleicht eine Bahn bei dir vorbei an der Wohnung oder am Haus? Wie oft fährt die da vorbei und wie belästigend ist das wirklich? Weil das wirkt sich echt heftigst auf den Preis aus. Habe ich das erzählt, dass ich auch mal so gewohnt habe? In Hamburg, meine erste Wohnung in Hamburg, als ich zum Studieren nach Hamburg gezogen bin, war an der Holtenaustraße in Altona Nord. Und das war im zweiten Stock, glaube ich. Und direkt vor meinem Fenster war halt die Straße, eine schmale Straße, 3 Meter. Und dann der Bahndamm, wo nicht nur die S-Bahn, sondern alle Züge, die nach Hamburg-Altona fahren. Also ICEs, Güterzüge ohne Ende und sonst was. Das ist dann aber jetzt auch nicht mehr der Geheimtipp, oder? Sind da alle längst gefahren. Ja. Und ich habe auch zuerst gedacht, was für ein Wahnsinn eigentlich. Ja, beziehungsweise zuerst habe ich gedacht, geil, meine erste Wohnung. Dann nach 2 Monaten habe ich gedacht, scheiße, ist ja laut. Dann haben sie natürlich auch noch angefangen, da an den Bahnschienen zu bauen. Und dann wird auf Bahnschienen gebaut, natürlich nachts wenn so viele Züge fahren. Das heißt, jede Nacht war es taghell. Und immer wenn dann doch ein Zug kam so eine laute Tröte. Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö war schon ärgerlich. Da wird man auch auf so eine komische Art aggressiv von. Ne? Aber auch ohne diese Bauarbeiten habe ich das gemerkt, dass es mich belastet hat, obwohl ich mich dran gewöhnt habe. Also ich habe mich auch immer dran gewöhnt, dass das Haus vibriert und wir hatten damals ja auch noch gar keine Flatscreens, sondern Röhrenmonitore. Das heißt, immer wenn ein Güterzug vorbeigefahren ist, hat das Bild auch so geflackert. Ja, nee, also das habe ich hier gar nicht. Also hier vibriert nichts, hier dröhnt nichts. Also ich kriege überhaupt nichts mit von der Bahn. Also ich habe dann irgendwann auch gedacht, ich kriege nichts davon mit. Ich habe mich dann dran gewöhnt. Aber jedes Mal, wenn ich dann bei meinen Eltern übernachtet habe, am Wochenende oder es war irgendwas oder so, dann bin ich so erholt aufgewacht, dass ich dachte, irgendwie habe ich mich wohl dran gewöhnt, dass ich nicht mehr aufwache und gut schlafen kann und so. Ja. Aber wenn dieses ständige Vibrieren und Gedröhne doch weg ist, das ist halt so ein sublimer Stressfaktor. Dann. Ja. Und nee, also das habe ich halt gar nicht. Also das ist halt, hier passiert nichts. Also hier, also jetzt nicht so, dass hier bei mir irgendwas scheppern würde, wenn die Bahn vorbeifährt oder so. Es ist tatsächlich nur ein Geräusch. Also als würde bei dir ein Auto vorbeifahren. So. Ja, dann geht das bestimmt. Ja. Also keine, ja, nee, das. Aber das da in Altona Nord, das war. Nee, das hält's ja nicht raus. Oh Gott. Das Dümmste, was wir gemacht haben. Und dann war die Wohnung nicht mal billig. Total scheiße. Also zwei junge Studenten über den Tisch gezogen. Schöne WG gehabt. Hier, apropos Politik, hast du eigentlich mitgekriegt, da war doch neulich Thronwechsel in Holland. Ja. Findest du das? Da habe ich auch gestaunt. Findest du das auch so albern? Monarchie? Nee. Ich finde Monarchie total geil. Echt? Ja. Aber was macht das denn? Das bringt doch gar nichts. Das kostet nur Geld. Also ich meine, was haben die davon? Ich kann das nicht nachvollziehen. Also die Gesetze macht ja sowieso dann wieder irgend so ein korruptes Parlament und also nicht irgendwie der König, genau da, der genau denkt, da habe ich gestaunt. Gott, in Holland hat die Königin oder jetzt der König einen dauerhaften Posten in der Regierung. Also die haben so einen Minister. So eine Ministerfunktion. Aha. Die dürfen zwar alleine nichts machen, aber die sind in der Regierung zumindest dabei. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ist ja auch völlig irrelevant und hat auch keine Macht. Aber immerhin mehr Präsenz in der Politik als hier zum Beispiel der Bundespräsident oder die englische Königin. Die darf ja einmal im Jahr, darf sie da im Oberhaus eine Rede halten. Mhm. Dann flippen alle aus. Oh, keine Ahnung. Die Verrückte spricht in unserer Regierung. Oder so. In Holland ist es wohl so, dass die wirklich an der Politik zumindest beteiligt sind, auch wenn sie nicht prägen oder sonst was damit entscheiden dürfen. Was ich auch gut finde. Natürlich sollte eine Monarchie keine politische Macht haben. Ich finde aber Monarchie trotzdem gut, weil es halt so eine Identifikation ist. Also ich finde es toll, wenn irgendwie ein Volk irgendwie zu jemandem aufschauen kann, zu denen sagen, ja, geil, ist hier unser König. Kann zwar nichts machen, aber der ist irgendwie, der repräsentiert uns. Ja, aber das. Stell dir das mal vor, wir hätten keinen Außenminister Westerwelle, sondern wir hätten irgendwie. König Guido. Wir hätten irgendwie einen Monarchen, der weiß, wie man sich zu benehmen hat. Ja. Und der nicht peinlich ist nach außen. Den ich aber als Monarchen anerkennen muss, weil er behauptet, von seinem imaginären Freund das Land, auf dem ich lebe, übertragen bekommen zu haben. Das ist ja das Problem, was ich da habe. Also ich denke mir, wer bist du, Witzfigur eigentlich? Wer legitimiert dich eigentlich, mein Chef sein zu wollen? Also ne? Nein, die sind ja eben nicht Chef, sondern die repräsentieren eben nur. Ja, aber die kosten mein Geld, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie eigenes Geld mitbringen. Sagen so, hier, ich bin jetzt Milliardär, ich sorge für mich selbst. Sondern das ist ja dann schon das Geld, die leben ja von Steuergeldern halt. Das stimmt. Und das, ich finde das ein sehr seltsames Ding. Also ich finde schon den Bundespräsidenten eine sehr seltsame Konstruktion, weil das ja auch so ein bisschen sowas wie Ersatzkönig ist. Also es stimmt, teuer sind die schon, diese Leute. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Also ich verstehe nicht, wie man dieser Position... Ist aber auch, es ist tatsächlich halt so ein bisschen Opium fürs Volk, ne? Also. Meinst du? Ja, ich denke schon. Ja, aber die sind doch nicht alle irgendwie völlig beschränkt. Also, die müssen doch auch merken, dass das nicht irgendwann der Heilige Geist vom Himmel gefahren ist und einer Familie, XY mal eben hier Grund und Boden mit allen Menschen und Tieren darauf übertragen hat. Ja, so denken die doch aber auch gar nicht mehr. Also, die denken doch gar nicht mehr, dass ihnen alles gehört. Das glaube ich nicht, dass die Monarchen heutzutage noch denken, sie seien tatsächlich König und könnten Recht sprechen und Kriege führen oder so. Das machen die doch gar nicht mehr. Aber warum sind sie dann noch König? Warum nicht? Das ist Show. Das ist eine teure Show und ja, das stimmt. Also, wobei, das ist wahrscheinlich lange nicht so teuer wie die Dienstwagenflotte von Klaus Wowereit oder irgendwie sowas. Vorbei ist wahrscheinlich auch egal. Ne? Ich glaube schon, dass es noch teurer ist als das. Wobei ich da auch letztens gedacht habe, warum fahren die eigentlich alle noch diese teuren Riesen-Bands? Ja, vor allem, warum fahren die alle mit 150 über die Avus, wo normale Menschen 100 fahren müssen? Mhm. Das fällt mir immer wieder auf. Also ich habe warum fahren die nicht alle Elektroautos? Die könnten alle schön mit einem Twizy, ach nee, die haben keine Seitentüren, ne? Die kann man nicht. Naja, dann halt mit irgendwas anderem, so einem Prius fahren oder so. Aber machen sie auch nicht. Die fahren lieber so schöne A8 und wie die heißen. Ja. Aber das ist echt krass, das ist mir total, oft fällt mir das auf, dass, also insbesondere wenn ich so in den Abend- und Nachtstunden unterwegs bin auf der Autobahn, dass grundsätzlich irgendwie Autos, die zum Berliner Senat oder zur Landesregierung gehören müssen, so aufgrund der Kennzeichen und aufgrund der Personenschutzfahrzeuge, die dann irgendwie mit 10 cm Abstand dahinterher brettern, was ja auch immer so ein bisschen James Bond-esk aussieht, finde ich ja ganz cool immer, aber auch lächerlich aussieht halt, weil ist halt sonst niemand da auf der Autobahn, außer mein klappriger alter Ford. Aber die fahren grundsätzlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Ich denke mir jedes Mal so, warum dürft ihr das? Naja. Ja. Nee, aber guck doch mal nach Schweden zum Beispiel. Ja. Schweden, die haben zwei hübsche Prinzessinnen und Unruhen im sozialen Brennpunkt. Das stimmt. Genau. Aber sie haben Prinzessinnen. Aber Prinzessinnen. Sogar zwei. Wir haben Hunger. Schweig, ihr habt eine Prinzessin. Oh. Ich weiß ja nicht. Nee, aber das ist dann auch wieder so ein Konzept, das mir total fremd ist und was sicherlich auch daran liegt, dass Monarchie sich für Regentschaft, also gottgegebene Regentschaft hält und ich eben mit diesem Konzept Gott nichts anfangen kann. Vielleicht kommt es daher, dass ich immer sehr irritiert, also so Freaks wie Prinz Charles, über den lache ich mich kaputt. Ja. Aber also so grundsätzlich auf dieses Konzept Monarchie gucke ich immer sehr irritiert. Ich denke immer, was ist das eigentlich? Ja. Ich sehe das nur als Show. Hm. Das ist so wie Champions League halt. Ja, genau wie Champions League. Das ist auch nur Show. Ich habe letztens. Aber irgendwie coolere Show als hier Rolf Seelmann Eggebrecht oder wie der Typ heißt, der dann immer diese Adelsberichterstattung im zweiten macht, der die, glaube ich. Oder im ersten auch, ich weiß gar nicht. Das ist so ein puckelnder Adelsexperte. Sie haben so Adelsexperte und Society-Experten sind ja immer die irgendwie selber zu kurz gekommen sind und dann den ganzen Tag irgendwie so tun, als würden sie verstehen, warum Prinzessin Leia nicht mit Han Solo ausgeht, sondern am Ende auf der Party dann Luke Skywalker küsst. Ne? Ja, oder das so richtig, man auch so. Da braucht man ja keine. Ja, aber dazu braucht man, ja, aber in dem Moment, wo du es dem Boulevard erzählst, bist du halt Experte. Das ist immer sehr lustig. Und da gibt's halt einen so einen Typen, das ist der Standardberichterstatter für so Adelshochzeiten und so einen Scheiß. Und der hat irgendwie so einen Doppelnamen mit Seelbrecht oder so ähnlich. Kenne ich nicht. Ganz schlimm. Ich verfolge das auch nicht wirklich. Ja, ich beruflich halt. Also das ist. Als die Victoria da letztens geheiratet hat, ja, irgendwie vor 2-3 Jahren, da lief hier irgendwie auch die Hochzeit im Fernseher. Hat meine Frau dann dazu geguckt. Und ich fand das war eine unglaubliche Freakshow einfach. Da waren so viele hässliche Menschen und ja, die Berichterstatter wussten von jedem, wer das ist. Das hier ist was weiß ich, aus hier und da, also irgendwelche Monarchen oder Grafen oder sonst wie was. Und die waren alle hässlich. Da waren ganz viele merkwürdige Menschen, wo ich dachte, ja, die würde ich nie irgendwie in mein Haus reinlassen. Das ist halt, das Gemeine ist halt... Weil die gruselig aussahen. Ja. Und das Gemeine ist halt, man... Also, bis auf die Königin von Dings. Schweden. Hier. Nee. Die Prinzessin von Schweden. Die Prinzessin von Schweden, die sind ganz süß, ja. Nee, wie heißt denn? Königin Rania heißt die. Aha. Von... Monaco. Nee. Marokko. Ich will gerade nicht das Falsche sagen. Nicht Libanon, sondern ich weiß, Syrien? Nicht Syrien. Nee. Gott. Ich habe keine Ahnung. Königin Rania von Iran. Irania? Königin Irania. Oh, scheiße, wie peinlich. Ja, zumindest Queen Rania, der folge ich sogar auf Twitter. Oh. Die ist auf Twitter unterwegs. Oh. Jordanien natürlich. Jordanien, ah, okay. Ja. Nee, was ich so schlimm finde daran, also diese hässlichen Menschen, man hat ja dann sofort, also das heißt ja, klar, die haben eben über Generationen hinweg, haben die sich nur untereinander begattet und davon sind die alle so degeneriert, dass die halt alle so, wie Dietmar Wischmeier sagt, pferdegesichtige Hühnerficker, glaube ich, hat er sie genannt. Das ich finde das halt so schlimm, weil ich möchte bitte dieses Vorurteil nicht bestätigt kriegen, weißt du so? Ja, völlig degeneriert, weil die immer nur untereinander gevögelt haben. Und dann siehst du so eine Sendung und die sehen halt alle so aus, wie man sich das dann so vorstellt. Und das finde ich irgendwie sehr schade. Ja, dass die nur untereinander. Ja, aber, ne, anscheinend haben sie es mal so. Mittlerweile suchen die sich ja alle Bürgerliche. Weltuntergang. Aber das finde ich schon echt, echt witzig. Ja. Hast du übrigens, um in der Politik aber zu bleiben, mal was Erfreuliches zu erzählen? Hast du Schweden mitgekriegt, dass die Partei... Warte mal, nee, Schweden hatten wir noch nicht zu Ende. Was ist denn da los? Haben die Hunger? Ne, also nee, Banlieue-Aufstand ist das. Ich glaube, es geht um Integration. Ist halt so ein Banlieue-Aufstand wie damals in Frankreich auch. Ja, genau, da ist halt irgendwie in den Suburbs von Stockholm. Da brodelt's. Und das ist ja auch nur, in den Vorstädten von Stockholm, ne? Ja, und die Polizei hat, glaube ich, auch einen erschossen. Und das war dann der Auslöser, dass die angefangen haben, da die Stadt anzuzünden. Ja. Ich glaube, dass es eher Langeweile ist als Hunger. Na, Hunger ist es nicht, sondern es ist Perspektivlosigkeit. Langeweile glaube ich noch nicht mal, sondern Perspektivlosigkeit. Naja, es hängt ja zusammen. Also, wenn du eine Perspektive hättest und nur darauf warten musstest, dass sie eintritt, dann machst du keinen Aufstand. Und wenn du aber keine Perspektive hast, aber trotzdem zufrieden bist oder keine Langeweile hast, ne, die haben ja die Zeit dazu, diese Aufstände zu machen. Das ja, heißt, natürlich, ja. Haben nichts anderes. Die haben zu halt tun. Keine anderen Probleme, ne? So, ihr habt halt keine anderen Probleme. Aber, naja. Nee, so wollte ich es nicht sagen. Es ist mehr so, ich glaube, es geht mehr um Integration und Inklusion als um, als um Hunger. Ja, natürlich geht es nicht um Hunger. Das heißt, in der Sozialstadt geht es nie um Hunger. Ja, genau. Also, das ist klar, ja. Also, die sagen ja auch nicht, dass es um Hunger geht. Tja. Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Wie kommst du nur auf Hunger? Du hast Hunger gesagt. Mist, er hat's gemerkt. Aber ich wollte doch jetzt was viel Lustigeres erzählen. Ich habe eben zurückgespult und dann geschnitten. Zwei lustige Sachen aus der Politik. Neues, lustiges aus der Politik. Erstens, die Partei hat einen Sitz irgendwo in Flensburg oder sowas. Lübeck. In Lübeck. Tränen gelacht. Das ist halt super. Da einfach mal, ja komm, ist doch sowieso egal, ob wir da jetzt einen Satiriker hinsetzen oder irgendwie einen Rechtsanwalt. Mit 1,3% haben die super. Den ersten Listenkandidaten durchgekriegt, weil super. Sie das neue Wahlsystem dann nach Saint-Laguë oder so. Eigentlich ich finde das total klasse. Also ich finde, wir sollten alle die Partei wählen. Das habe ich übrigens auch überlegt. Ja. Statt irgendwie Direktkandidat Gedöns zu machen, die Partei. Mitglied in der Partei werden. Ja, genau. Hast du die Forderungen von denen gelesen? Ja, Projekt ja. Schleswig-Holstein 21, werden alle Bahnhöfe in den Keller verlegt und inklusive der Flughafen von irgendwas Bremen oder so. Ja, ja. Großartig. Ja. Und was war, genau, Verbot aller Parteien, deren Name mit F beginnt. Das ist das eine Lustige, das andere ist extrem cool. In Halle, ich glaube, es ist in Halle, da gibt's, ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich, sogar ein SPD-Kandidat, der heißt Karamba mit Vornamen. Ist das geil? Was? Karamba, der Typ heißt Karamba. Cool. Das ist doch wohl mal der coolste Name, den man überhaupt nur haben kann. Karamba. Ich würde den wählen, weil er Karamba heißt. Ich finde den Namen so geil, echt. Karamba. Ja, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, aber Karamba. Der könnte das so machen wie die brasilianischen Nationalspieler, die benennen sich auch alle nur nach ihren Vornamen. Carambinho, genau. So ein kleiner Haken. Ronaldo, Karamba ist doch gut. Der hat irgendwie afrikanische Vorfahren, also das, ne? Also, daher Karamba kommt der Name. Cool. Aber und mit K, nicht mit C, sondern mit K, Karamba. Mit C, gibt's nicht so einen Snack, irgendwie so Beefy-mäßig, der Karamba heißt? Karazza. Der Karazza ja. Ist, wenn du einen bestrafen willst, dann gibst du ihm Karazza. Einmal gegessen ja. Und mir ist so schlecht geworden. Das geht gar nicht. Oh, ich finde ja Beefy schon eklig. Ja. Oder kennst du Beefy Roll? Ja. Das ist alles nicht... Das liegt dann immer, man denkt immer, oh, wie geil. Jetzt. Aber kaufen darf man das nicht. Dann hast du diesen komischen, gerade bei Beefy Roll, diesen komischen Teig, der ist auch so, der ist so komisch, ja. Nee, das wollen wir alle nicht. Dinge, die man einmal isst. Aber Karamba. Ich bin mal gespannt, was der jetzt macht da. Der, Karamba? Nee, der Parteityp. Ach, Partei, die Partei. Längenbeen oder so heißt er, ne? Ja, der hatte den jetzt im Interview gelesen, da hat er gesagt, ja, jetzt mal gucken. Also die anderen kommen jetzt alle und wollen dich bei denen irgendwie... Es ist nicht sogar so, dass sie da... Es ging ja um das Stadtparlament, ne? War ja Kommunalwahl. Mhm. Und ich glaube, die haben sogar einen Patt zwischen CDU und SPD. Geil. Und die Partei, das ist geil. Er könnte jetzt irgendeine Waage spielen. Das ist cool. Ich meine, was halt richtig super wäre, wenn aber der Typ jetzt wirklich... Das ist ja Satire. Er müsste die Satire-Nummer ja jetzt eigentlich durchziehen, ne? Weil dafür hat man ihn gewählt. Politik machen. Ne? Nee, der muss jetzt Satire machen in der Politik. Er könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache hier Mehrheitsbeschaffer für die CDU. Ja. Und dann da wirklich nur aufmischen und Satire draus machen. Und immer mit der FDP zusammenstimmen oder so. Naja, die Satire wäre ja... Sich immer daneben benehmen. Die Satire wäre ja, wenn er die Forderungen der CDU ad absurdum führen würde und sagen würde, ich unterstütze euch nur, wenn alle Ausländer kaserniert werden. So, weißt du? Irgendwie. Ja, aber das können wir doch nicht machen. Ja, dann unterstütze ich euch halt nicht. Ah ja gut, dann kasernieren wir die halt alle. Also, das wäre Satire. Lübecker ja. Ausländerkasernen. Die Partei hat... Ja, sowas. Also das, ich glaube, das wäre gut, wenn, also damit könntest du die einfach vor sich her treiben, so. Ja, wir würden ja gerne hier die Umgehungsstraße bauen. Ja, kein Problem. Aber nur, wenn gleichzeitig der Bahnhof unterkellert wird. Und noch drei Umgehungsstraßen. Genau, und noch. Durch die anderen Naturschutzgebiete. Okay, sie dürfen diese Umgehungsstraße bauen, wenn sie da hinten die Kröte erschießen. Ja, aber wir, so kann man das machen. Ah, Mann. Du solltest für die Partei antreten, Tobi. Da hätte ich auch Lust zu. Ja. Ich habe zwar eigentlich in meinem Wahlprogramm geschworen, dass ich nie in eine Partei eintrete oder in eine Fraktion. Mhm. Aber die Partei, da würde ich glatt eine Ausnahme machen. Ja, aber was bedeuten schon Schwüre, dass da sowieso pff. Ja. Ist doch egal, Hauptsache Macht. Macht und Cash. Hauptsache mal ein bisschen aufmischen. Aber ist dasselbe, ist Cash ist Macht. Macht ist Cash. Ja. Hm. Ja. Sind wir auch schon wieder am Ende dieser... Sind wir? Oh ja. Politisch geprägt. Ja, ich könnte jetzt immer weitermachen. Also im Zweifelsfall lehne ich mich ein bisschen zurück, esse ein Stück Käse. Käse? Ich habe irgendwie spontan Hunger gekriegt. Ich habe wieder festgestellt, dass ich nichts Ordentliches zu essen zu Hause habe. Außer einer Packung Harzer Käse. Bio-Harzer Käse, in dem leider viel zu wenig Kümmel drin ist, was ich immer sehr anprangere. Also die Leute haben ja Angst vor Kümmel, habe ich oft das Gefühl. Dabei ist Kümmel doch, also ich meine, Ne? Ich finde, man kann es mit Kümmel übertreiben. Nein, man kann es mit Kümmel nicht übertreiben. Doch, mit Kümmel. Nein, du glaubst wahrscheinlich auch, man könnte es mit Hack übertreiben. Mit Hack kann man es allerdings nicht übertreiben. Ah, okay. Ja, dann. Und in Hack gehört auch ganz viel Kümmel ran. Ich habe jetzt in Hack habe ich noch nie Kümmel gemacht, witzigerweise. Alter, ich war ja beim Kulinarikast Sven. Ja, ja. Zum Kochen und da ja, hat er ja. Da hat er Hackbällchen gemacht und Mann, meinte, hör auf, ich hab wenn Hunger. Du was mit Hackbällchen machst, dann mach Kreuzkümmel ran so viel wie nur geht. Ja, aber das ist ja kein Kümmel. Das stimmt, aber es war extrem lecker. Aber ich meine ja so richtig Kümmel, so Kümmeltürkenkümmel. Kümmeltürken gesagt. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort. Das ist ja übrigens Kreuzkümmel, ne? Die arbeiten ja sehr viel mit Kreuzkümmel. Mit normalem Kümmel arbeiten die nicht so viel. Nee, aber Kümmeltürke bezieht sich ja gar nicht auf die Türken, sondern auf die Kümmelbauern, die wurden früher Kümmeltürke genannt. Wo kommt das Wort her? Von Kümmelbauern, irgendwie schleswig-holsteinische Kümmelbauer. Das muss nochmal nachlesen. Wo aber das ist eigentlich halt, Kümmel? Das ist halt das Schöne am Begriff Kümmeltürke ist. Das Schöne am Begriff Kümmeltürke ist, dass das nicht wirklich eine Beleidigung für Türken, also dass es nicht beleidigend Türken gegenüber gemeint war. Ob es das mittlerweile ist, weiß ich allerdings nicht. Vermutlich ist es mittlerweile eine Beleidigung. Wahrscheinlich. Es gibt einen Jerry Lewis-Film, da sagt er, das war 60er Jahre halt, ne? Da sagt er in der deutschen Synchronisation, und wir haben geschuftet wie die Kümmeltürken. Mhm. Fand ich als anstrengend, Kind Kümmel zu ernten? Ja, ich meine, guck mal, diese ganzen kleinen Körnchen. Heerscharen von, das ist auch Kinderarbeit, weil das kannst du nur mit ganz kleinen Händen kannst du die aufsammeln. auf der Krume, von der Krume picken. Kümmel erntende Kinder. Ach ja, nee, ich finde, man kann es mit allem übertreiben übrigens. Also mit Kümmel zum Beispiel an Kartoffeln. Wenn du Pellkartoffeln kochst, bisschen Kümmel mit dran ist ja lecker, aber zu viel Kümmel ist dann schnell eklig. Also ich finde Kümmel, finde ich super. Ich kann auch so ähnlich wie mit Dill. Ich mag zum Beispiel auch gerne Dill an Fischgerichten Dill oder so. Dill finde ich doof. Aber wenn man zu viel Dill an Fischgerichte tut, dann wird das immer so, das ist alles andere irgendwie weg. Ja, eben. Also das habe ich bei Dill aber sehr schnell. Also ich finde, Dill finde ich echt oll. Nee, Dill finde ich super, aber es muss halt in Maßen sein. Und irgendwann habe ich meine Frau mal irgendwie gesagt, so, das ist mir ein bisschen viel Dill hier. Das war glaube ich, sogar eine Dillsoße oder so. Aber auch Dillsoße besteht ja nicht ausschließlich aus Dill. Das war deine erste Frau? Und nee. Ah, okay. Seitdem sagt sie immer, Tobi mag ja nicht so gern Gewürze. Er mag es lieber einfach. Oh, scheiße. Der Herr hat's gerne fad. In diesem Sinne. Man darf auch nichts sagen. Danke für das Gespräch. Danke, Holgi. Tschüss, Tobi, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, werte Hörerschaft. Ist nicht tot.